welchen Sender ich höre? Na, Ostseewelle. Morgens, mittags, abends. Ostseewelle. Zu Hause, im Auto, immer. Willkommen bei Ostseewelle. Die meiste Musik mit allen aktuellen Hits. It's only with you that I wanna take this ride. Yeah. I know that we're only human. Together we have the solution. Let's start a love revolution. Let's try the illusion. Singing, oh, no, no, no, there's nobody. Nobody at all. They won't bring us down from this high that we're on. Singing, oh, no, no, no, I'm not sorry. this funky line, it grooves ya, while the kick drum drives ya, the hi-hat will jack ya, the percussion swings ya, and the chord stabs go on. In this house we work all night, we push ourselves on the floor, and the DJ spins them records right. In this house we stay up all night, following the beat and letting it heal our soul. Hier bei Ostseewelle im Party Hitmix von und mit Enrico Ostendorf. Can you shine your light? Where have you gone? Baby, can you ease? Ostseewelle-App und im Web unter ostseewellemusikwelt.de. Die Commerzbank steckt voller Geschichten. Und auch wenn wir vielleicht nicht jeden Traum unserer Kunden kennen, wissen wir, wie wir aus ihren Ideen, Plänen und Anliegen gemeinsam Erfolgsgeschichten machen können. Wann sprechen wir über ihre? Gebaut aus 155 Jahren Erfahrung und den Erfolgen unserer Kunden. Commerzbank, die Bank an ihrer Seite. Idle. Täglich zu erleben in Rostock im alten Druckhaus der Ostsee-Zeitung. Außer montags. Tickets im Vorverkauf. I'm Ostseewelle, der Party-Hitmix von uns mit Enrico Ostendorf. Ostseewelle Livestream in der Ostseewelle App oder im Web unter ostseewellemusikwelt.de. Der Party Hit Mix von und mit Enrico Ostendorf. Trouble so hard, don't nobody know. Ostseewelle. Party Hit Mix. Inside you find a deeper love. disco.